Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihren Start ins Arbeitsleben. Und die Wahrheit, die wahrscheinlich alle bei der ersten Jobsuche kennenlernen müssen. Ohne Erfahrung bekommt man keinen Job. Und was, wenn man noch erste Erfahrungen sammeln möchte? Tja, dann kann man nur hoffen. Menschen, die in ein neues Land umziehen, haben es da noch schwerer. Es gibt immer etwas, das fehlt. Für das Konto ist es die Adresse, für die Adresse ist es der Job und für den Job ist es die sichere Wohnung, das Visum oder ein anderes Dokument vom Amt. Wie kommen Sie da raus aus der Spirale der Bürokratie?